Die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea brachte am 9. August das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, die vom großen Führer Genossen Kim Il-sung hinterlassenen Hinweise zur Vereinigung des Vaterlandes konsequent in die Tat umsetzen, auf ihre Internet-Homepage.